HR2 Kultur. Wissenswert. Zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Wenn du außerhalb des Gesetzes lebst, dann musst du ehrlich sein. Dieser Satz findet sich in einem Essay des amerikanischen Schriftstellers Jonathan Lethem. Titel: Autoren aller Länder plagiiert euch. Wenn du außerhalb des Gesetzes lebst, dann musst du ehrlich sein. Dieser Satz findet sich in Don Siegels Film noir The Line-Up aus dem Jahr 1958. Welchen Wert hatten diese Worte im Jahr 1958? Und welchen Wert hatten sie, als Bob Dylan sie hörte, ein bisschen aufputzte und in Absolutely Sweet Marie einbaute? To live outside the law, you must be honest. Wenn du außerhalb des Gesetzes lebst, dann musst du ehrlich sein. Ein geflügeltes Wort von Bob Dylan. Der war ein Künstler des Zitats oder des Plagiats. Das geht schon beim Namen los. Eigentlich heißt er Robert Zimmerman, aber er nennt sich Bob Dylan, nach Dylan Thomas, dem walisischen Dichter. Aneignung hat in Dylans Musik immer schon eine Schlüsselrolle gespielt, sagt Jonathan Lethem in seinem Lob des Plagiats. Die Kapitelüberschrift: Liebe und Diebstahl. Als Songschreiber klaute Dylan nicht nur aus den besten Jahrgängen der Hollywood-Filme, sondern auch von Shakespeare, F. Scott Fitzgerald oder aus Junichi Sagas Yakuza. Der Titel seines Albums Love and Theft stammt von Eric Lott und dessen Studie über den Minnesang schwarzer Barden, Liebe und Diebstahl. Lotts Titel ist natürlich seinerseits eine Anspielung auf Leslie Fiedlers Essay Love and Death in the American Novel. Eine Serie von Hinweisen, die sich auf Dylan selbst, den diebischen Minnesänger, beziehen ließen. Seinem diebischen Minnesang verdankt Dylan gleich mehrere Ehrendoktortitel und manche wollen ihm gar den Nobelpreis geben für seine kunstvollen Plagiate. Dabei tut Dylan eigentlich nichts anderes als viele andere vor ihm. Das Alte plündern und zu Neuem montieren. So der Philosoph Ernst Bloch. Rock'n'Roll ist ein breiter Fluss, der viele Strömungen in sich vereint. Rhythm and Blues, Jazz, Ragtime, Cowboy-Songs, Country-Songs, Folk-Songs. So definiert Alan Freed die Popmusik der 50er Jahre. Der populäre Radio-DJ Freed war einer der Erfinder des Rock'n'Roll. Wie kaum ein anderer hatte er verstanden, dass sich der Rock'n'Roll aus ganz verschiedenen Quellen speist. Dieser sprichwörtlich laxe Umgang mit geistigem Eigentum ist ein Markenzeichen des Pop. Vom Rock'n'Roll bis zum Hip-Hop und Techno-Pop der Gegenwart. My woman got something just like the rising sun. Ein Mann mit dem schönen Namen Texas Alexander ist wohl der Erste, der den Blues vom Haus der aufgehenden Sonne aufnimmt. Das passiert 1927. Fast 40 Jahre später sollte die englische Band mit dem ebenfalls sehr schönen Namen The Animals einen Welthit landen, mit der Ballade von einem Hurenhaus in New Orleans, das so vielen Poor Boys zum Verhängnis wurde, die armen Jungs. Doch bis dahin durchlebt der Song noch viele Metamorphosen. Plagiate, Aneignungen, Coverversionen, Fortschreibungen, Überschreibungen. Alan Price von den besagten Animals behauptet, dass The House of the Rising Sun eigentlich ein englischer Folksong aus dem 16. Jahrhundert sei, der in einem Bordell im Londoner Rotlichtviertel Soho spielt. Englische Auswanderer hätten ihn dann nach Amerika mitgenommen und den Schauplatz der Handlung nach New Orleans verlegt. 1937 präsentiert die 16-jährige Georgia Turner eine Version, die uns schon vertrauter vorkommt. Die Tochter eines Grubenarbeiters aus Kentucky ist eines der Poor Girls, die sich ruiniert haben, im Haus der aufgehenden Sonne. Sie singt aus der Perspektive der Hure. Weitere 4 Jahre später erfährt der Song einen gewaltigen Popularitätsschub. Woody Guthrie, der Vater der amerikanischen Folkmusik, nimmt das Lied in sein Repertoire auf. There is a house in New Orleans, they call the rising sun. Inspiriert von Woody Guthrie versucht sich bald jeder zweite aufstrebende Folkie an House of the Rising Sun, auch Bob Dylan. There is a house down in New Orleans, they call the rising sun. Wie viele Folksänger seiner Generation schöpft Bob Dylan aus dem reichen Fundus der American Folk Music und des amerikanischen Blues. Mit dem Urheberrecht nimmt er es nicht so genau. Dylan gibt gern mal seinen eigenen Namen als Komponisten an, auch wenn der Song überliefert ist. Aber Bob Dylan eignet sich die traditionellen Lieder auf radikale Weise an. Er lässt Überflüssiges weg, fügt Neues hinzu, plündert das Alte und montiert es zu Neuem, zu Bob Dylan-Songs. Auf seinem ersten Album findet sich 1962 auch The House of the Rising Sun. Der junge Mann singt den Song aus der weiblichen Perspektive, also aus der Perspektive der Hure und nicht der des Freiers. Und er benutzt eine neue Akkordfolge. Dazu betätigt er sich mal wieder als Schwamm. Er saugt auf, was er vorfindet. In diesem Fall die Version des Folksängers Dave Van Ronk. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Bobby picked up the chord changes. He asked me if I would mind if I... Bob hat die Akkorde verändert, er nahm meine Version und er hat mich dann gefragt, ob ich etwas dagegen hätte, wenn er den Song aufnimmt. Und ich sagte, naja, ich will ihn eigentlich selbst aufnehmen. Aber er nahm ihn dann doch auf und nachdem seine Platte dann rauskam, konnte ich den Song nicht mehr spielen, weil alle dachten, dass ich Bob Dylan kopiere. Dabei war es umgekehrt. Aber später, als Eric Burdon und die Animals den Song aufnahmen, da konnte Bobby ihn plötzlich nicht mehr spielen, weil alle dachten, er würde die Animals kopieren. Bobby told me that he had had to drop the song because everybody was accusing him of ripping it off of Eric Burdon. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Die Animals machen den Song zum Welthit und Bob Dylan kann ihn nicht mehr spielen, weil alle denken, er kopiere die Animals. Warst du nicht fett und rosig, warst du nicht glücklich, bis auf die Beschwerlichkeiten mit den anderen Kindern streiten, mit Papa und Mama. Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Eine ganz andere Art von Ruin besingen 1996 die Sterne. Die Hamburger Band übernimmt Teile von House of the Rising Sun und sie übernimmt das Textmotiv. Was hat dich bloß so ruiniert? Dazu Frank Spilker, Sänger und Texter der Sterne. Das Zitat stammt von einem Traditional mit dem Titel House of the Rising Sun, damals quasi so ein mehr oder weniger Hasslied der Hippie-Generation. Bei uns vor allem deshalb war es, weil es irgendwie auf Seite 3 im Peter Bursch Gitarrenlehrbuch stand und jeder, der das gespielt hat, hat das getan mit einer gewissen selbstzufriedenen Gewissheit im Sinne des Guten zu kämpfen, wenn er sozusagen das harte Leben anprangert. Also diese Art von Kapitalismuskritik, die quasi immer nur an der Oberfläche bleibt und die nicht darüber hinauskommt, an den Symptomen zu kritisieren, anstatt die Wurzeln vielleicht zu hinterfragen, wie wir meinten, das zu tun. Die Sterne zitieren also nicht nur die vertraute Musik der Animals, sie verwenden die Textvorlage auch als Folie für ihr eigenes Anliegen. Running to and fro, hard working at the mill, never fail in the mail, yet come a rotten bill. Too much business. Ohne Chuck Berry keine Beatles und keine Rolling Stones. Der afroamerikanische Miterfinder des modernen Rock'n'Roll hat die britischen Beatbands der 60er Jahre nachhaltig beeinflusst. Aber nicht nur das. Der aus St. Louis stammende Sänger und Gitarrist darf auch als einer der Rap-Urahnen gelten. Cadillac-Hymnen wie No Money Down formulierten ein später vom Hip-Hop übernommenes hedonistisches Lebensgefühl aus, während er jederzeit vom Gesang zum Rap übergehen konnte, etwa auf dem 1956 veröffentlichten Too Much Monkey Business. Too Much Monkey Business, gerade wiederentdeckt von Jonathan Fischer. Der Münchner Pophistoriker ist Herausgeber der Sammlung Early Rappers, The Ancestors of Rap, und stellt in seinem Begleittext zum Album fest, Too Much Monkey Business sei eine einzige Aufzählung von Alltagswidrigkeiten, die Bob Dylan später offensichtlich zum Subterranean Homesick Blues inspirierte. You don't need to wear the man to know which way the wind blows. Bob Dylan 1965 mit dem Subterranean Homesick Blues. Die Ähnlichkeit mit Chuck Berrys Too Much Monkey Business ist unverkennbar. Die Geschichte ist ein Steinbruch. Wenn man die Geschichte auch als Steinbruch ansieht, als Gemeineigentum, dann kann man auch von einem ideengeschichtlichen, literarischen, musikalischen Allgemeingut sprechen. Der da spricht, ist Andreas Spechtel, Texter und Sänger der Wien-Berliner Band Japanik. All die Sänger in dir lärmen, es ist ein wahrlich großes Fest. Mr. Jones, I'm watching you, you're looking desperate, like a mistaken awful cry. Mr. Jones, have you heard of Norma Desmond, and how she fell out? All die Sänger, die in dir lärmen, es ist ein wahrlich großes Fest, singt Andreas Spechtel. Mit dem ihm eigenen melancholischen Enthusiasmus feiert er das musikalisch-literarische Allgemeingut, das er in sich aufgesogen hat. Ein Fest, wie der Japanik-Sänger 2011 einen in sich lärmen lässt, der sein Großvater sein könnte. Was ich auch sehr an Bob Dylan bewundere, ist seine Technik der Aufführung. Er versucht als Künstler, sich live nie zu reproduzieren, stets neue Versionen vermeintlich altbekannter Songs durchzuspielen. Er umgeht somit die Gefahr eines Stillstands. Bob Dylan trägt immer wieder neue Versionen seiner Songs vor. Er kopiert und überschreibt sich permanent selbst. Und er lässt sich von Nachgeborenen kopieren und überschreiben. Irgendwas ist da im Gange, du bist nicht sicher, doch du schreibst, heißt es bei Japanik 2011. Bald 50 Jahre früher hieß es: Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Irgendwas ist da im Gange, aber du weißt nicht, was es ist, Mr. Jones, singt Bob Dylan 1965 und bringt damit eine diffuse Aufbruchsstimmung auf den Punkt. Dylan ist eine der bedeutendsten Figuren des Pop, auch was seinen Umgang mit historischem Material angeht. Andreas Spechtel spricht auch von Dylan, wenn er sagt: Wer zum Beispiel einen Sänger dort einen Blues von Robert Johnson nimmt und einen neuen Text darüber singt und die Zusammenführung als seine eigene gedankliche Leistung deklarieren kann, ist es meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Moment in amerikanischer Popgeschichte und Tradition. Man nimmt sich halt einfach, diese Haltung kommt quasi einer Selbstermächtigung gleich. Ich würde sogar sagen, es geht so weit, dass die Autorenschaft ja eine kollektive, und da sind wir natürlich auch sehr bald bei der Urheberfrage. Wenn wir nämlich aufbauen auf den Gedanken Dritter, sind es dann auch unsere Gedanken und ist das eigentlich wichtig? Ich würde sagen, nein. Dann kann ich mich nicht an den Geschichten und Formulierungen anderer bedienen, denn es gibt doch bereits alles. Muss ich als Künstler noch Quellen angeben? Muss ich mich rechtfertigen, wenn ich mich auf etwas berufe? Ich auf alle Fälle versuche, aus dem Bewusstsein eines kollektiven Eigentums heraus zu agieren. Andreas Spechtel antwortet, die Fragen bleiben, die Sänger lärmen weiter, Fortsetzung folgt. Und du kommst schrecklich in Schwärme, in deinen Worten ist Exzess. All die Sänger in dir lärmen, es ist ein wahrlich großes Fest. Mr. Jones, I'm watching you, you're looking desperate, like a mistaken awful cry. Mr. Jones, have you heard of Norma Desmond? HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.